Die Arbeit Südkoreas sind zurzeit im Generalstreik gegen die volksfeindliche Politik des Regimes gegen ihr Existenzrecht. Bereits am 5. September hatte die gemeinsame Maßnahmekommission der Gewerkschaften der öffentlichen Bereiche, die aus den industriezweigen Gewerkschaftsorganisationen des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften und des Generalverbandes der Gewerkschaften Südkoreas besteht, durch ihre Vertreter dem Regime warnend mitgeteilt, ab Ende September mit dem bisher umfangreichsten Generalstreik gegen die Arbeitnehmer feindliche Politik wie die Einführung des Systems von Jahresgehalt für die Erfolge und des Systems der Zwangsentlassung zu beginnen. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände erklärten am 21. September, dass sie mit den Gewerkschaften der öffentlichen und finanziellen Bereiche als Hauptachse in einen großen Generalstreik treten. Mit dem Generalstreik des öffentlichen Gewerkschaftsvereins am nächsten Tag als Ausgangspunkt versammelten sich am 23. September 50.000 Arbeiter der Finanzgewerkschaft zu einer Kundgebung und gingen dann in Streik über. Am 24. September legten die Arbeiter unter der Gütertransportgewerkschaft als Protest gegen die arbeiterfeindliche Politik der Regierung zugunsten der Interessen der Großunternehmen die Arbeit nieder. Am 26. September fing die Gewerkschaft von Hyundai Automobil einen allseitigen Streik gegen die Konzernleitung an, die an den Tarifverhandlungen unaufrichtig teilnimmt. Auch die Eisenbahngewerkschaft und die U-Bahn-Gewerkschaften von Seoul und Busan begannen am 27. September gleichzeitig mit Generalstreik und verlangten von der Regierung die Zurücknahme der Einführung des sogenannten Systems von Jahresgehalt für Erfolge, denn diese Art der Lohnauszahlung hat die Massenentlassung zum Ziel. Auch die Gewerkschaft des Krankenhauses der Seoul-Universität erklärte auf einem Meeting ihren Eintritt in Streik und die Gewerkschaft der Versicherungsgesellschaft für Volksgesundheit folgte ihr. Dem schloss sich am 28. September morgens die Gewerkschaft des Gesundheitswesens an, zu der die medizinischen Anstalten gehören.